Ich wusste, dass das Ende nicht mehr fern war, und ihr Onkologe wusste es ebenfalls. Er hatte die zeitliche Sperre zwischen den Einzelinjektionen aufgehoben und nun leuchtete die Kontroll-LED ständig grün. Er wies mich auf die Gefahr eines Atemstillstands durch Überdosierung hin, wirkte aber nicht übermäßig besorgt. Warum auch? Der Krebs hatte Donner weitgehend aufgezehrt und verschlang nun die Reste. Ich saß wie fast ununterbrochen seit 3 Wochen neben ihr am Bett und verfolgte, wie sich unter ihren geröteten Lidern die Augen bewegten. Sie träumte bereits die Träume des Todes. Im Inneren der Morphinpumpe befand sich ein Infusionsbeutel, und ich überlegte, wie ich bei einem Stromausfall das Gerät mit einem der Schraubenzieher aus dem Keller aufschrauben könnte. Sie schlug die Augen auf. Ich fragte, wie es ihr gehe, wie schlimm die Schmerzen seien. »Nicht sehr«, sagte sie, »dann, er wollte die Enten sehen.« »Wer wollte das, Schatz?« »Ted. Er hat gesagt, dass er die Enten sehen will. Ich glaube, es war das Letzte, was er zu mir gesagt hat. Welche Enten hat er wohl gemeint?« »Ich weiß es nicht.« »Erinnerst du dich an irgendwelche Enten? Vielleicht die im Streichelzoo in Rumford?« Ich konnte mich nicht erinnern, je mit ihm dort gewesen zu sein. Genau, das wird es sein. Ich glaube, ihr Blick ging an mir vorbei in die Ferne und ihr Gesicht hellte sich auf. Mein Gott, was bist du gewachsen! Schau nur, wie groß du bist! Ich drehte den Kopf. Natürlich war da niemand, aber ich wusste genau, wen sie gerade sah. Draußen heulte der Wind um die Dachtraufe und peitschte Graupeln gegen die geschlossenen Fensterläden. Sie hörten sich an wie Kieselsteine. Das Licht flackerte und stabilisierte sich wieder, und auf einmal flog irgendwo im Haus eine Tür auf. »Dann hast du plötzlich nicht mehr geatmet!« schrie Donna. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ich glaube sogar, dass sich meine Haare sträubten. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist gut möglich. Ich hätte nie gedacht, dass sie für einen solchen Aufschrei noch die Kraft hatte, aber sie überraschte einen eben immer wieder. Sogar jetzt, wo es auf das Ende zuging, überraschte sie mich noch. Der Wind war jetzt im Haus, ein Eindringling, der keine Ruhe geben würde, bis er alles verwüstet hätte. Ich spürte den Luftzug sogar unter der geschlossenen Schlafzimmertür hindurch. Im Wohnzimmer ging irgendwas zu Bruch. »Du musst atmen, Ted! Atmen!« Und etwas anderes fiel um, vielleicht ein Stuhl. Donna gelang es, sich mit ihren bleistiftdünnen Oberärmchen auf die Ellbogen zu stützen, dann sank sie lächelnd wieder zurück. »Okay«, sagte sie, »mach ich. Versprochen.« Es war, als hörte ich einem Telefongespräch zu. »Ja, okay. Gut, Gott sei Dank. Was?« Sie nickte. »Mach ich.« Lächelnd schloss sie die Augen. Ich verließ kurz das Zimmer, um unten die Haustür zu schließen, wo es bereits gehörig hineinschneite. Als ich wieder nach oben kam, war meine Frau tot. Man mag über die Vorstellung spotten, dass unser Sohn sie aus dem Leben geleitete, nur zu. Ich hingegen habe die Stimme meines kleinen Jungen einmal aus dem Wandschrank gehört, als er in Wahrheit 12 Meilen entfernt mit dem Tode rang. Das habe ich nie jemandem erzählt. Nicht einmal Donner.